festgeballt. Für des Vaterlandes Held, mit dem Führer einer Welt, Mann an Mann und Hand in Hand, für das deutsche Vaterland. Für des Vaterlandes Held, mit dem Führer einer Welt, Mann an Mann und Hand in Hand, Mann an Mann und Hand in Hand für das deutsche Vaterland.